So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass es funktioniert. Es ist relativ spät, dass ich jetzt die News hier heute aufnehme. Aber ich habe es euch versprochen, es gibt ab Donnerstag täglich die MMA Radio UFC Berlin News. Heute bin ich in Berlin angekommen und eigentlich war so UFC-mäßig gar nicht so viel zu tun in Berlin. Aber ich habe noch andere Sachen zu tun gehabt, etc. pp. Dann bricht letzten Endes in Amerika die komplette UFC-Welt zusammen, so kann man es fast sagen, weil ja Vitor Belfort jetzt gegen Jael Sonnen kämpft und Wanderlei Silva aufgrund Probleme mit der NSAC den Kampf absagen musste. Also es ging alles, wie gesagt, so ein bisschen drunter und drüber. Deswegen heute so spät die News. Es gibt auch keine Kapitelmarken unter Umständen. Gibt es keine richtigen Informationen, so wie ihr das sonst in den Subtitles von uns gewohnt seid. Das liegt einfach daran, dass ich diese ganzen News jetzt mit einem iPhone aufnehme, direkt vom iPhone auf unseren Server hochlade. Und da habe ich alles bereitgestellt letzten Endes, dass unser Server selbstständig diesen Podcast veröffentlicht und einen Blogpost auf mmaradio.de veröffentlicht. Also das ist unfassbar, was wir mittlerweile technisch leisten können. Also seht's mir nach, wenn das jetzt alles im Großen und Ganzen vielleicht nicht so schön aussieht wie sonst, aber mindestens so inhaltsvoll ist wie sonst. Hoffe ich jedenfalls, denn die ganzen News, die muss ich mir auch noch selber merken. Ja, es ist ein schweres Leben. Alles, was ich gelesen habe, muss ich mir wirklich im Kopf abspeichern, weil ich habe mein MacBook, also kann man fast schon sagen, bislang hier nicht so richtig an den Start bekommen, obwohl es ja auch natürlich im Hotel WLAN gibt etc. pp. So, also nochmal eins ganz kurz. Ich bin ja heute in Berlin angekommen und habe natürlich schon so ein bisschen Ausschau gehalten nach UFC-Plakaten, nach Werbeaktionen der UFC. Habe mich rund um den Potsdamer Platz rumgetrieben, weil ich da im Kino war. Bin durch Kreuzberg marschiert, weil ich da einen Bekannten getroffen habe und war in Neukölln, weil da in der Nähe mein Hotel ist. Nirgends, aber auch wirklich nirgends, gibt es Hinweise, dass es am Samstag ein UFC-Event geben könnte. Finde ich ein bisschen blöd. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass die ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Ich habe auch zufälligerweise beim Busfahren hier in Berlin kurz mit einem Mann gesprochen, der früher bei Eurosport K1 geguckt hat und Gegard Mousasi kannte, aber keine Ahnung, also natürlich nicht persönlich, sondern aus seiner K1-Zeit, aber keine Ahnung davon hatte, dass am Samstag die UFC in Berlin Halt macht. Und der konnte es gar nicht glauben. Ich habe ihm das mehrfach dann auf meinem iPhone präsentiert, wo es überall Karten gibt und natürlich auch, was der Podcast oder welchen Podcast man hören muss, wenn man täglich oder wöchentlich auf dem aktuellen Stand gehalten werden möchte. Ich hoffe, der Satz, der hat jetzt irgendwie gepasst. Wie gesagt, es ist schon so spät. Aber jetzt ist hier Schluss mit Rumlamentieren. Ja, die ersten guten Nachrichten gab es schon am Dienstag. Da wurde nämlich bekannt in Form eines Fotos, dass Georges St-Pierre in Deutschland verweilen wird und Francis Carmont in der Ecke ja mit Tipps aushelfen wird für seinen Kampf gegen CB Dolloway. Da habe ich mich natürlich gefreut, dass GSP in Deutschland ist und Berlin besucht. Es gab dann auch gleich ein sehr interessantes Interview, wie ich finde, mit Ground and Pound, wo er nochmal darauf eingegangen ist, dass er aktuell nicht sagen kann, ob er wieder irgendwann kämpfen wird. Momentan geht's natürlich nicht aufgrund seiner Kreuzbandverletzung. Und bei ihm war auch so ein bisschen die Luft raus, hat er erklärt. Deswegen hat er aufgehört jetzt erstmal mit dem Kämpfen. Er hat gemeint, nachdem er sich zum ersten Mal das Kreuzband hat operieren lassen müssen und dann zurückkam gegen Carlos Condit, da war er richtig gut drauf und hatte Lust weiterzukämpfen. Dann kam der nächste Kampf gegen Nick Diaz, da war es schon nicht mehr ganz so voller Elan und gegen Hendricks war er mental einfach nicht bei der Sache und hat gesagt, er muss jetzt hier was ändern, hat aber auch nochmal erklärt, dass er auch private Probleme hat, die er klären möchte, bevor es da weitergeht mit seiner MMA-Karriere und er schließt nichts aus, aber gleichzeitig sagt er auch nicht, dass er, keine Ahnung, 2015 zurückkommen wird. Wie gesagt, es gibt massig Interviews bei YouTube. Wenn ihr da UFC Berlin eingebt, findet ihr wirklich so viel Videocontent. Das drösel ich euch jetzt alles nicht auf. Sucht euch den Kämpfer raus, der euch am meisten interessiert und hört euch an, was der zu sagen hat. Das kann ich euch als Ratschlag mit auf den Weg geben. Dann hat sich Regina Halmich angekündigt, dass sie in Berlin bei der Fight Night im Publikum sitzen wird. An und für sich ist das keine große Nachricht. Aber was es natürlich ausgelöst hat, ist, dass Regina Halmich mit ihrem guten Namen den Spotlight so ein bisschen wieder auf die UFC gelenkt hat. Und das kann der UFC nicht schaden in Deutschland. Regina hat irgendwie gesagt, dass sie diese Sportart faszinierend findet. Und ich glaube, wenn so etablierte Sportler sich öffentlich dazu äußern, könnte das auch dazu führen, dass MMA/UFC in Deutschland einen besseren Neumund bekommt. Von daher finde ich das gut. Gibt auch einen schönen Artikel in der Bild-Zeitung über Regina Halmichs MMA-Liebe, so möchte ich es mal sagen, ja. Auf bild.de könnt ihr übrigens auch ab 23 Uhr die Fight Night, also am Samstag ab 23 Uhr, die Fight Night aus Berlin in einem Livestream, oder wahrscheinlich ist es dann nicht live, weil ich glaube um 21 Uhr geht die Maincard los, also in einem wie nennt man das denn, Exclusive-Stream oder keine Ahnung, Pre-Live nennt's, glaube ich, Sport 1 oder so. Also ihr könnt praktisch ab 23 Uhr euch die Fight Night for free auf bild.de angucken. Toller Service, wenn ich das richtig verstanden habe, wird Tobias Drews und Oliver Kopp das Ganze auf Deutsch auch kommentieren. Also schaut da mal vorbei, solltet ihr keinen Fight Pass haben, habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, for free die UFC zu sehen. Und vielleicht macht euch das an und ihr holt euch dann den Fight Pass oder weiß der Kuckuck. Ihr könnt natürlich auch ganz normal Fight Pass nutzen, dann könnt ihr das Ganze live gucken. Ihr habt ja eine Woche Free Trial, also von daher macht ihr da auch nichts falsch. Habe ich jetzt schon oft genug erklärt, dass sich das an und für sich eigentlich lohnen sollte für diese Fight Night hier in Berlin. Was haben wir noch rund um die Fight Night in Berlin? Am Dienstag sind die Kämpfer angereist. Ja, dann gab es so eine lustige Lego-Challenge, die Kämpfer, die ankamen, aber auch die Kommentatoren, so wie Dan Hardy zum Beispiel, die mussten aus Lego das Brandenburger Tor zusammenbauen. Und da hat man so eine Challenge draus gemacht, der es als erstes zusammengebaut hat, keine Ahnung, was er überhaupt gekriegt hat. Aber Maximo Blanco hat, glaube ich, die Challenge gewonnen. Ich muss nachher nochmal nachgucken, ob da noch weitere Kämpfer oder Kommentatoren, Moderatoren oder sonstige Leute mitgemacht haben. Ja, aber das war eine ganz nette Aktion. Überhaupt gibt sich der UFC UK-Account auf Twitter richtig Mühe, uns mit tollen Aktionen bei Laune zu halten. Also diesen Kanal, diesen Twitter-Channel, den solltet ihr followen, jetzt rund um die Fight Night. Da bekommt man eigentlich wirklich immer wieder gute Bilder geliefert, sei es Videos oder ganz normale Fotos. Also das ist eigentlich ganz interessant. Außerdem mussten am Dienstag die Kämpfer dann gleich 200 Plakate unterschreiben. Ihr kennt das ja von anderen UFC-Veranstaltungen in den USA. Da sitzen sie dann da und schreiben wirklich stundenlang ihre Unterschrift auf diese Plakate. Klingt nicht nach sonderlich viel Spaß, wenn ihr mich fragt. Dann habe ich mir hier noch den Zwischenstand mal notiert gehabt, aber das war, glaube ich, als noch nicht alle Fighter vor Ort waren. Also ein Zwischenstand bei dieser Lego-Challenge war irgendwie bei Maximo Blanco hat geführt vor Francis Carmont und Tom Ninimaki. Aber ich denke mal, so wichtig ist es auch nicht, wer die Lego-Challenge gewonnen hat. Dann gab es am Mittwoch ja die Open Workouts und den Media Day und da habe ich euch ja gerade eben schon gesagt, es gibt so viel Footage über diesen Media Day im Netz. Sucht euch euren Kämpfer raus auf YouTube oder sonst wo im Internet. Ja, damit sollte eigentlich alles gesagt sein diesbezüglich. Außerdem sind die UFC-Kämpfer so ein bisschen durch Berlin gefahren und haben da so mitten auf der Straße kleine Trainingssessions abgehalten. Ähnlich wie es TJ Dillashaw im Vorfeld zu seinem Hannon Brown-Kampf gemacht hat. ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo die plötzlich auf dem Gepäckband mit Pads arbeiten, TJ und sein Striking Coach und sowas in der Art hat die UFC jetzt hier auch in Berlin veranstaltet. Damals ging es aber von Alpha Male aus bei TJ Dillashaw. Diesmal hat die UFC das natürlich gleich mit aufgegriffen und fand die Idee hervorragend und hat Mark Munoz, CB Dolloway, ich glaube auch Nick Hain, an berühmte Spots hier in Berlin geschickt und dann mussten die praktisch einfach mal so, ja, mitten auf der Straße so ein kleines Workout machen. Man hatte so ein bisschen Pech und das hält eigentlich auch immer noch an mit dem Wetter hier in Berlin. Es regnet viel, jetzt heute hat es zwar nicht geregnet, aber es ist schweinekalt, also das hat natürlich nicht so richtig geholfen, als man da Open-Air-Workouts veranstalten wollte und es hat wirklich geschüttet wie aus Kübeln. Also das war schon heftig. Mark Munoz, ach, das muss man vielleicht noch kurz ansprechen. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viel zu den Interviews sagen, die geführt wurden während der Media Day-Geschichte. Aber zwei Sachen habe ich mir dann doch noch gemerkt. Und zwar zum einen fand ich interessant, dass Mark Munoz auch nochmal auf diese Sportpsychologen-Sache eingegangen ist. Habe ich euch ja, glaube ich, letzte Woche mal darüber informiert, dass Jake Ellenberger mit einem Sportpsychologen zusammenarbeitet, weil er der Meinung ist, auf so einem hohen Level wie der UFC ist ganz, ganz viel mental, da zählt eigentlich die mentale Stärke fast. Oder anders gesagt, die mentale Stärke ist eigentlich dann ausschlaggebend oft in vielen Kämpfen, weil die Top 5, Top 10 Fighter alle so gut sind und ihre Skills so ausgereift sind, dass es wirklich nur noch auf den Kopf drauf ankommt. Und das war ja ein Punkt, den Jake Ellenberger für sich erkannt hat und gesagt hat, da kann er noch besser werden, mental stärker werden. Hat jetzt nicht so richtig geklappt gegen Robbie Lawler, aber vielleicht war es auch keine mentale Schwäche, die er da hatte, sondern Lawler war dann doch einfach zu gut. Das könnte natürlich auch sein. In jedem Fall hat auch Mark Munoz an diesen Strippen gezogen und auch er arbeitet mit einem Sportpsychologen zusammen, einfach um genau wie auch Jake Ellenberger besser, ja, mental in diese Kämpfe zu gehen und vielleicht dann nicht nachzudenken, wie war das zuletzt, als ich in Europa gekämpft habe gegen Lyoto und der Headkick und Pipapo. Also ich denke auch, dass man mental da einiges machen kann und das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass das jetzt mittlerweile immer mehr erkannt wird von UFC-Kämpfern, dass man da mit Sportpsychologen arbeitet. Also das, ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Wahrscheinlich machen das andere, gerade die Topstars in der UFC auch, könnte ich mir gut vorstellen, aber da spricht halt so von denen keiner großartig drüber. Ja, also das hatte ich noch mir gemerkt. Und Gegard Mousasi hat angekündigt, wenn Mark Munoz mit mir wrestlen will, gar kein Problem, ich habe meine Skills verbessert. Also so eine Sache wie gegen King Mo schließt er für sich aus, dass er einfach im Endeffekt gar keinen Takedown abwehren kann. Ich bin mal gespannt, ob Gegard Mousasi wirklich in der Lage ist, Takedowns von Mark Munoz abzuwehren. Das wäre für ihn, glaube ich, ganz wichtig in diesem Kampf, weil ich gehe schon davon aus, dass Mark Munoz auf sein Wrestling setzen wird. Aber gut, für unsere Predictions gibt's ja die ganz normale Ausgabe, die wir jetzt zu der Fight Night in Berlin gemacht haben, Chris und ich, wo wir die Kämpfe einzeln durchgehen. Prelims Main Card findet ihr natürlich auf mmaradio.de. So, das mit der Bildzeitung habe ich erzählt, ab 23 Uhr am Samstag. Dann können wir jetzt mal zu etwas, ja, normaleren News kommen. Eins vielleicht ganz kurz noch. Und zwar im Vorfeld gab es ja auch immer mal wieder die Gerüchte, oder es sah auch sehr stark danach aus, dass der Mark Munoz-Kampf gegen Gegard Mousasi nicht in Berlin stattfindet, sondern auf den Philippinen. Da stand die UFC im Endeffekt kurz vor einem Deal. Das hatte sich dann erledigt und das sieht jetzt auch nicht so gut aus für die Philippinen. Auch für Russland sieht's aktuell nicht so gut aus. War ja auch ein Ziel, dass die UFC definitiv 2014 zumindestens mal im Zielfernrohr hatte. Und es war für 2014, um nochmal auf die Philippinen zurückzukommen, auch eine Ultimate Fighter Folge auf den Philippinen geplant. Auch das liegt jetzt erstmal alles auf Eis. Dana White hat gesagt, Ultimate Fighter Philippines sollte eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon im Kasten sein. Mit Russland ist es jetzt auch gerade wegen der politischen Situation oder politischen Lage, die davor herrscht, schwierig. Also es sieht für Russland und für die Philippinen nicht allzu gut aus, dass sie in naher Zukunft UFC-Events beheimaten dürfen, sage ich mal so. Dann habe ich noch ein paar Sachen, die UFC 173 betreffen. Das kommt einem mittlerweile schon wieder vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Und ja, ich fand es interessant, als ich am Mittwoch mal die Kampfbörsen mir angeguckt habe, also was die Kämpfer so bei UFC 173 verdient haben. Und da sieht man, dass ein TJ Dillashaw inklusive Win-Bonus gerade mal auf $36.000 kommt. Nur mal zum Vergleich, Hannon Burrow bekommt trotz Niederlage, also ohne Win-Bonus, schon $74.000. Und an dieser Spirale kann ich sogar noch drehen. Ja, da geht's nämlich noch nach oben. Daniel Cormier geht mit $170.000 nach Hause, inklusive $85.000 Win-Bonus. Und Dan Henderson trotz Niederlage mit $100.000. Das unterstreicht natürlich auch nochmal, dass der Co-Main-Event eigentlich ja fast schon der Main-Event war. Also ich glaube, dass man mit dem Kampf DC gegen Dan Henderson mehr Leute mobilisiert hat, diesen Pay-Per-View zu kaufen, als mit dem Titelkampf. Jetzt im Nachhinein sind die Leute, die sich aufgrund des DC-Hendo-Kampfes diesen Pay-Per-View gekauft haben, wahrscheinlich froh, dass der Main-Event dann noch so toll war. Ja, Robbie Lawler ist der Top-Verdiener dieser Pay-Per-View-Veranstaltung. Der geht nämlich mit $200.000 nach Hause. Also für den hat sich das richtig gelohnt. Fand ich aber interessant, dass TJ Dillashaw im Vergleich zu Robbie Lawler mit ja fast $140.000 weniger nach Hause geht und sich jetzt UFC-Champion nennen kann. Aber ich denke mal, dass da am Vertrag jetzt auch nochmal was gefixt wird. Und Dana sagt ja immer wieder, diese veröffentlichten Zahlen seitens der Commission, die sind nicht die endgültigen Zahlen, also da packt die UFC dann auch nochmal so, keine Ahnung, aus der Kaffeekasse nochmal $1,000-$2,000 mit drauf oder noch mehr, wer weiß das schon genau. Dann fand ich es interessant, dass Daniel Cormier mit einer Knieverletzung antreten musste gegen Dan Henderson. Und zwar gar keine leichte Verletzung, eine Innenbandverletzung im Knie. Ich weiß nicht, ob das Innenband gerissen, nur gedehnt oder sonst irgendwas ist. Fakt ist, man hat sich da im Vorfeld schon so ein bisschen Sorgen gemacht und es gab auch ja die Überlegung, den Kampf abzusagen. Und denn Daniel Cormier geht jetzt davon aus, dass er definitiv eine Endoskopie über sich ergehen lassen muss, um das ganze Ding wieder zu fixen. Und er hat auch gesagt, dass er schon länger Probleme mit dem Kreuzband hat und auch davor so ein bisschen Angst hat, dass er sich ja einer Kreuzbandoperation unterziehen muss. Das wäre natürlich für ihn aktuell nicht so gut. Andererseits könnte man sagen, lieber jetzt, ja, weil er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, bis dann John Jones gegen Alexander Gustafsson gekämpft hat, dann brauchen die ja auch nochmal ein bisschen Pause. Also vielleicht ist es sogar gar nicht so schlecht, wenn er sich jetzt operieren lassen würde, als wie wenn er jetzt dann abwartet und kurz vor dem Kampf zum Beispiel gegen John Jones dann doch nochmal absagen muss und sich sein Knie operieren lassen muss. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht ganz so dramatisch ist, wie sich es jetzt im ersten Moment anhört. Aber das mit dem Innenband muss wohl auf jeden Fall gefixt werden. Dann wisst ihr mit Sicherheit, dass TJ Dillashaws Head Coach Dwayne Ludwig Team Alpha Male mit diesem letzten Kampf bei UFC 173 verlassen wird. Dwayne Ludwig macht einen eigenen Gym auf und ja, es gab ja nicht wenige Stimmen, dass der Hauptgrund, warum das ganze Ding jetzt auseinandergeht, Team Alpha Male und Dwayne Ludwig, Probleme zwischen Uriah Faber und Dwayne Ludwig seien. Dwayne Ludwig hat das auch nochmal unterstrichen, hat gesagt, also mir hat jetzt zum Beispiel Chad Mendes auch eine E-Mail geschrieben, ob ich ihn nicht in seinem Titelkampf dann gegen Jose Aldo, was ist das, UFC 100, ich habe schon wieder vergessen, 77, 76, auf jeden Fall in den Titelkampf, ob er den dann nicht nochmal coachen könnte und so. Und da hat Dwayne Ludwig gesagt, er glaubt, dass wenn Uriah Faber nicht mit im Spiel wäre, dann würden die Jungs wahrscheinlich mit ihm gehen, nach, wo Wo macht er sein Gym auf? Habe ich schon wieder vergessen. Aber zu seinem neuen Gym. Aber er möchte das Team irgendwie nicht splitten. Aber er hat auch nochmal herausgestellt, dass das Problem definitiv zwischen ihm und Uriah Faber so ein bisschen zu eskalieren drohte. Und man dann versucht hat, die Wogen zu glätten, indem man die Beziehung praktisch beendet hat. Und ja, das klingt wirklich so, als ob da zwei so einen kleinen Machtkampf ausgefochten haben und Wayne Ludwig dann gesagt hat, du, das brauche ich jetzt hier nicht, mach meinen eigenen Gym auf, leck mich. Und TJ Dillashaw hat klipp und klar gesagt, ich bleib zwar bei Team Alpha Male, aber ich werde auch in Dwaynes Gym trainieren. Gerade wenn, sag ich mal in Anführungsstrichen, Off-Season ist, wenn TJ sich für keinen Kampf vorbereiten muss, dann wird er auch mal zu Dwayne gehen und da eine Weile mit trainieren. Und TJ hat auch gesagt, ich werde zu ihm fahren, wenn ich kein Camp habe, das habe ich ja gerade eben gesagt. Und er will Dwayne Ludwig auch nach Sacramento holen. Wenn zum Beispiel ein Kampf ansteht und Dwayne Ludwig die Zeit hat, dann möchte TJ Dillashaw Dwayne Ludwig nach Sacramento zu Team Alpha Male holen und da nochmal mit ihm trainieren. Und TJ sagt auch, Dwayne bleibt definitiv in meiner Ecke. Also da gibt's laut TJ Dillashaw überhaupt keine Überlegungen, da was zu ändern. Dwayne Ludwig bleibt TJ Dillashaws Head Coach. Das ist schon mal interessant. Gab noch eine lustige Aktion von Team Alpha Male, denn am Samstag findet ein Muay Thai-Seminar in Sacramento statt, das Dwayne Ludwig nochmal abhalten wird. Und da konnte man sich dann eintragen. Ihr kennt das mit Sicherheit, wenn ihr schon mal im Fitnessstudio wart. Dann liegen da so Listen, keine Ahnung, wer hat Bock am Mittwoch Spinning zu machen. Und dann muss man sich da in diese Listen eintragen, wenn man Lust und Zeit hat, da mitzumachen. Und für dieses Muay Thai-Seminar haben sich natürlich auch einige eingetragen. Und ein Scherzbold, oder Witzbold heißt es, glaube ich, hat ganz unten hingeschrieben, Hennen Barau. Also fand ich eine lustige Aktion. Ich glaube sowieso, Team Alpha Male, da möchte man einfach trainieren, wenn man MMA-Fighter ist. Das scheinen lustige Zeitgenossen zu sein. Was auch noch in letzter Zeit so ein bisschen aufkommt, ist ein möglicher Kampf zwischen TJ Dillashaw und Uriah Faber. Ja, ihr habt richtig gehört, denn TJ Dillashaw würde diesen Kampf nicht per se ablehnen. Auch wenn das natürlich sein, in Anführungsstrichen, Mentor und guter Freund ist, aber er sagt, wenn die UFC möchte, dass wir gegeneinander antreten, dann werden wir das machen. Ist gar keine Frage. Aber es muss nicht unbedingt sein, ja. Also er kann natürlich auch gerne darauf verzichten. Aber wie gesagt, wenn die UFC ruft, werden sie es machen. Und TJ hat gesagt, dann werde ich auch zu Dwayne gehen und da im Gym mich vorbereiten, weil Team Alpha Male ist Uriahs Team und ja, wäre ein bisschen blöd für mich, wenn ich mich da vorbereite. Und das klingt natürlich nach einem absoluten Moneyfight. Mal ganz ehrlich, also wer möchte das nicht sehen? TJ Dillashaw gegen Uriah Faber. Ich sag mal so, holy shit. Also ich wäre sofort dabei. Müssen wir mal gucken, ob es zustande kommt. Irgendwann, also ich denke, als nächstes wird jetzt Rafael Assunção für TJ Dillashaw anstehen. Ich glaube, da habe ich auch gleich noch, genau, da habe ich jetzt auch gleich noch was zum Thema, welcher Kampf wartet auf TJ Dillashaw. Denn André Petaneres, das ist der Manager und Coach von Nova União, sprich auch von Hennen Barau, hat nach dem Kampf so ein kleines Statement losgelassen, das für viel Kopfschütteln gesorgt hat. Er meinte nämlich, er will ein Rematch, also Hennen Barau möchte ein Rematch bei UFC 179 am 25.10. in Rio de Janeiro. Und André sagt halt, wir wollen ein sofortiges Rematch. Jeder will einen zweiten Kampf zwischen den beiden sehen, deswegen wollen wir auch dieses Rematch sofort haben. Und das Beste wäre natürlich, wenn man diesen Kampf in Brasilien abhalten würde. Und dann sagt André Petaneres, ich bin gespannt, ob TJ Dillashaw Manns genug ist, gegen Hennen Barau in Rio zu kämpfen. Finde ich nicht so gelungen, die Wortwahl. Kann natürlich auch sein, dass das durch die Übersetzung ein bisschen dramatischer klingt, als es André Petaneres gemeint hat. Aber wenn er es so gemeint hat, wie es übersetzt wurde, dann finde ich das nach so einer dominanten Performance nicht besonders klug gewählt, die Worte. Denn also wenn überhaupt hier was mit Manns genug irgendwie, ja, dann sollte sich da Hennen Barau mal Gedanken machen, denn der hat nicht delivered am Samstag. Da kann man nun wirklich bei TJ Dillashaw Also dem kann man keine die Männlichkeit nicht absprechen, so muss man sagen, ja. Außerdem ging er natürlich darauf ein, was schief lief im Kampf von Hendon Brown gegen TJ Dillashaw am Samstag und André Pedernales meint, vor dem Knockdown in Runde 1 oder von dem Knockdown in Runde 1 hat er sich nie wieder richtig erholt, der gute Hendon Brown. Ihm war wohl im ganzen Kampf schwindlig und er kämpfte mehr oder weniger nur so auf Autopilot. Und was das Ganze vielleicht noch verdeutlicht, ist, dass Hendon Brown nach dem Kampf gefragt hat, ob er eigentlich gewonnen oder verloren hat. Da wusste der gar nicht mehr, der gute Hendon Brown, so weggetreten war der. Wer natürlich mittlerweile auch im Endeffekt schon so auf dem Berg steht und winkend, weißt du, mit diesen Händen so in der Luft und über Kreuz schreit, hier, hier, hier, das ist Rafael Assunção, der möchte natürlich auch unbedingt jetzt als nächstes auf TJ Dillashaw treffen. Eigentlich sollte Rafael Assunção ja auf Hendon Brown treffen bei UFC 173. Das klappte aber nicht, weil Assunção verletzt war und den Kampf nicht annehmen konnte. Deswegen rutscht überhaupt erst TJ Dillashaw diesen Titelkampf. Also da gibt's sozusagen Business. Dann gibt's natürlich auch noch die Geschichte, dass Assunção TJ Dillashaw via Decision besiegt hat. Eine knappe Decision. Ich konnte mit der Decision gut leben, aber es gibt viele Leute, die sagen, dass TJ Dillashaw den Kampf gewonnen hat. Dementsprechend, ja, gibt es da auch nochmal einen Grund, dass die beiden aufeinandertreffen könnten. Und Rafael Assunção sagt halt, ich hoffe, dass die mir jetzt eine Chance einfach geben. Ja, ich will als nächstes gegen TJ Dillashaw kämpfen. Und Dillashaw hat im Vorfeld auch immer wieder gesagt, dass er sehr unzufrieden und unzufrieden mit der Decision im ersten Kampf zwischen ihm und Assunção war. Dementsprechend würde er auch noch mal gerne gegen Assunção kämpfen. Bislang gibt es zwar noch keine Zusage für Assunção, aber laut Dana White ist der Kampf sehr gut möglich. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Dana hat auch gesagt, TJ hat Hennen dominiert und gefinished, nichts gegen Barao. Aber der Kampf gegen Dillashaw, also zwischen Assunção und Dillashaw, war um einiges enger. Und es spricht halt mehr dafür, diesen Kampf nochmal zu machen. Laut Dana White und Rafael Assunção hat dann auch noch gemeint, dass TJ Dillashaw lieber seine Strategie mal ändern sollte. Denn so wird er gegen ihn nicht gewinnen, dann muss er sich was anderes einfallen lassen. Also so, wie er gegen Hendon Brown gekämpft hat. Was hat er noch erzählt? Ach genau, das war auch noch interessant. Am Sonntag, habe ich ja glaube dann auch am Dienstag oder am Montag darüber berichtet, hat Rafael Assunção noch gesagt, also in 8 Wochen kann ich wieder trainieren, wenn alles gut läuft, hat er jetzt nochmal runtergesetzt. Jetzt hat er gesagt, ich kann schon in 4 Wochen wieder voll trainieren. Also Rafael Assunção kann es letzten Endes gar nicht mehr abwarten. Also ich weiß nicht, ob er da nicht vielleicht einfach ein bisschen langsam tun sollte und sich genügend Zeit lassen sollte, um wirklich 100% gesund in diesen Kampf gehen zu können. Ich denke, wenn du da jetzt zu schnell zurückkommst, das könnte auch nach hinten losgehen. Also hoffen wir einfach mal, dass Rafael Assunção sich da nicht zu sehr treiben lässt. Ich denke auch, dass TJ Dillashaw jetzt erstmal, was haben wir jetzt, Mai? Ich denke schon, bis Oktober erstmal eine Pause einlegen wird. Bis dahin sollte Assunção dann fit sein. Vielleicht machen sie auch vorher noch einen Kampf, aber ich würde an TJ Dillashaws Stelle jetzt erstmal eine Pause machen und den großartigen Erfolg genießen und dann im Herbst nochmal einen Kampf bestreiten und dann gerne gegen Rafael Assunção. Dana White hat sich auch zu Wort gemeldet bezüglich Jake Ellenberger. Ich denke mal, da waren viele enttäuscht von seiner Performance. Und Dana sagt, es gibt einfach Typen, die im richtigen Moment den Abzug drücken können, ja. Und es gibt Typen, die können das nicht. Und Jake hätte jetzt wohl 2 Möglichkeiten gehabt gegen Rory McDonald und gegen Robbie Lawler und hat gegen 2 Top Welterweights einfach nicht den Abzug gedrückt. Und wenn ich dann jetzt mal frei interpretieren darf, meint Dana White damit, dass Jake Ellenberger einfach nicht zu den Typen gehört, die den Abzug drücken, wenn es drauf ankommt. Und Dana wird sogar noch wütender. Er meinte dann noch, ich kann verstehen, wenn man mal einen schlechten Tag hat, aber wenn du in der dritten Runde, wenn du in die dritte Runde gehst und weißt, du liegst 20 zu 18 hinten, dann musst du alles versuchen, um deinen Gegner zu finishen. Ellenberger hat das diesmal nicht gemacht und auch im Rory McDonald Fight nicht. Und Dana sagt, Ellenberger hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Also ich fand, er hat es schon ein bisschen mehr versucht als im Rory McDonald Fight jetzt gegen Robbie Lawler. Aber Robbie Lawler war halt auch einfach so extrem gut in diesem Kampf. Ja, das ist schwierig gewesen für Jake Ellenberger. Aber ich stimme bei überein, dass ich glaube auch nicht, dass Jake Ellenberger der Top-Guy ist, für den ihn viele halten. Also er wurde ja auch schon mit Titelkämpfen in Verbindung gebracht, das sehe ich auch nicht. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass er sich so ein bisschen wieder rehabilitieren kann, einen guten Kampf bekommt, vielleicht endlich mal den Seferdin-Kampf. Und mal gucken, wie er sich da so schlägt. Aber aktuell sehe ich da auch keine Chance für Jake Ellenberger, dass der in naher Zukunft mal um den Titel antreten könnte oder ähnliches. Dann komme ich zur vorhin schon angesprochenen Sensationsnachricht des Tages, möchte ich fast schon sagen. Wanderlei Silva muss den Kampf gegen Jay Sonnen absagen für UFC 175. Und für ihn springt Vitor Belfort ein. Das an sich ist schon eine Nachricht, die ja, Breaking News Ausgabe fast schon wert wäre, aber es wird eigentlich noch viel skurriler, denn das Problem, warum Wanderlei Silva diesen Kampf abgesagt hat oder absagen musste, ist schon sehr interessant, denn im Endeffekt kann man so zusammenfassen, Wanderlei musste den Kampf absagen, weil er Probleme mit der NSAC hat, also der Nevada State Athletic Commission, und es war wohl so, dass er zum einen vergessen hat, einen Antrag einzureichen für die Lizenz, die er ja braucht für UFC 175 für den Kampf. Und dann gab es wohl eine Begegnung zwischen Wanderlei Silva und der NSAC im Rahmen von UFC 173. Und da war es wohl so, dass die NSAC zu Jay Sonnen und zu Wanderlei Silva gegangen ist und gesagt hat, Leute, ihr wollt auch bei 175 hier kämpfen, hättet ihr ein Problem damit, wenn ihr jetzt hier mal einen kleinen Dopingtest macht. Jay Sonnen hat gesagt, nö, können wir machen, Dopingtest, kein Problem. Aber Wanderlei Silva hat gesagt, nee, möchte ich nicht. Jay Sonnen erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Jay Sonnen sagt, dass Wanderlei Silva weggerannt sei. Also er hätte mitbekommen, okay, Dopingtest, und sei dann angeblich weggerannt. Was jetzt da genau stimmt, ist natürlich die Frage. Aber es scheint so, als ob er halt einfach gesagt hat, nö, ich möchte diesen Test nicht machen. Und ja, dann hat halt die NSAC gesagt, okay, dann kriegst du halt auch keine Lizenz. Pech gehabt. Und ohne Lizenz kann er nicht gegen Jay Sonnen kämpfen. Das ist letzten Endes das Ergebnis von der ganzen Geschichte. Jay Sonnen hat danach noch bei UFC Tonight gesagt, dass Wanderlei Silva ja schon immer so den Ruf hatte, TRT zu nehmen und nicht ganz astrein, ja, mit seinem Körper umzugehen, was Doping und so angeht. Aber er wurde halt nie erwischt, ja. Also letzten Endes konnte man ihm nie was vorwerfen. Aber ja, diese Gerüchte, von denen habe ich natürlich auch schon mal gelesen. Aber das ist natürlich jetzt schwierig, wenn ein Kämpfer nie erwischt wurde, dann kannst du ihm das im Endeffekt auch nie unterstellen, finde ich. Also wenn da mal die Titten auf dem Tisch liegen, dann ist die Sache natürlich klar. Aber in dem Fall waren es halt immer nur Gerüchte. Und auch jetzt gibt es ja kein klares Ergebnis, dass Wanderlei Silva irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat. Er hat halt einfach nur gesagt, nee, ich mache den Test nicht. Wird seine Gründe gehabt haben, aber sei es drum. Interessant ist halt, dass ausgerechnet Vitor Belfort jetzt für ihn einspringt, derjenige, der bis TRT verboten wurde, eigentlich das Aushängeschild für TRT war, der ersetzt jetzt jemanden, der eine Dopingprobe nicht machen wollte. Ich möchte auch euch nur noch mal kurz daran erinnern, dass Vitor Belfort ja ebenfalls bei so einem zufälligen oder bei so einer zufälligen Dopingprobe ein Ergebnis erzielt hat, das er bislang nicht veröffentlicht hat. Und zwar wurde er ja im Februar mal getestet und hat dieses Ergebnis nie veröffentlicht, was natürlich auch für reichlich Spekulationen sorgte. Also auch das ist, auch nochmal interessant. Und ob Vitor Belfort bei UFC 175 kämpfen kann, ist auch noch nicht hundertprozentig sicher. Denn Vitor muss am 17.06. erstmal bei der NSAC vorsprechen. Das ist, wenn du einmal erwischt wurdest in Las Vegas mit TRT, was du im Vorfeld nicht angegeben hast, dann musst du praktisch immer wieder vorsprechen und sozusagen um Erlaubnis fragen, dass du diesmal eine Lizenz beantragen darfst. Und sie entscheiden dann jedes Mal aufs Neue, okay, er darf diesmal eine Lizenz beantragen oder er darf es nicht. Und seine Anhörung, also die von Vitor Belfort in Nevada oder bei der Nevada State Athletic Commission ist dann am 17.06. Ja, was auch noch interessant ist, laut J.R. Sonnen ist der Kampf gegen Vitor Belfort ein Number One Contender Kampf für den Middleweight Titel. Es war wohl so, dass das J.R. Dana White gefragt hat, ist Vitor Belfort der Nummer 1 Herausforderer auf den Middleweight Titel? Dana hat gesagt, ja. Und dann hat J.R. nochmal nachgefragt, steht dieser Titel zur Disposition? Sprich, wenn ich Vitor besiege, bin ich dann der Nummer 1 Herausforderer von Chris Weidman oder Lyoto Machida, je nachdem, wer den Kampf gewinnt. Sagt Dana White, ja. Noch eine interessante Komponente. Denkt nicht, dass der Kampf zwischen J.R. Sonnen und Vitor Belfort im Middleweight stattfinden wird. Nein, er wird im Light Heavyweight stattfinden. Ja, warum auch immer, aber so ist es. Und das muss ich sagen, das geht halt alles, das stinkt doch bis zum Himmel alles. Also das finde ich fürchterlich, diese ganze Zusammensetzung, dass du praktisch in einem Light Heavyweight Kampf den Nummer 1 Herausforderer fürs Middleweight heraus, oder dass der praktisch diesen Spot da herauskämpfen muss, das finde ich fürchterlich. Und J.R. Sonnen hat nun wirklich auch nichts vorzuweisen, dass er jetzt da wieder einen Middleweight Titelspot bekommen könnte. Also da fallen mir andere ein wie Luke Rockhold oder Jacare, die da eher mal dran wären, und ich hoffe, dass das nicht so ist, dass dieser Kampf zwangsläufig ein Number One Contender Fight ist. Ich habe kein Problem damit, wenn Vitor Belfort J.R. Sonnen besiegt, dass er dann einen Titelkampf bekommt. Aber J.R. Sonnen, finde ich, er hat jetzt drei Titelkämpfe, alle verloren, und hat gegen Rashad Evans verloren. Also, nee, würde ich nicht besonders gut finden. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Es gab übrigens auch Gerüchte, dass Vitor Belfort, weil wir bei Titelkämpfen sind, mit John Jones trainiert. Kann ich aber hier entkräften, denn Vitor Belfort hat auf Facebook geschrieben, ich trainiere nicht mit John Jones. Das aber nur am Rande. Vielleicht auch noch interessant für die Ultimate Fighter Brasilien Geschichte, für das Finale, das ja diesen Samstag zeitgleich am selben Tag wie die Fight Night in Berlin stattfindet. Da gibt's auch eine Q&A am Freitag, ähnlich wie hier in Berlin. Und bei der brasilianischen Variante der Q&A-Session sollte Wanderlei Silva Rede und Antwort stehen. Die UFC hat das aber geändert, hat ihn durch Shogun Hua ersetzt. Könnte natürlich schon ein Zeichen sein, dass für Wanderlei Silva die UFC-Karriere beendet ist. Jetzt mit diesem Skandelchen, so sage ich's mal. Gut, ich könnte noch viel mehr über die ganze Sache erzählen, aber vielleicht mache ich das in einer der nächsten News-Ausgaben, damit die nicht allzu lang wird. Und irgendwann will ich ja auch mal ins Bett. Bei mir ist es jetzt 23.30 Uhr. Morgen früh geht der Tag natürlich dann auch schon bei Zeiten weiter. Und die Weigh-ins stehen ja noch an. Deswegen gleich zum nächsten Thema. Bigfoot Silva wird demnächst wieder aktiv werden können. Nach einer 9-monatigen Sperre wird er ab September offiziell wieder kämpfen können. Verletzt ist er auch nicht mehr, ihm geht's soweit gut. Und er hat schon mal gesagt, gegen wen er gerne kämpfen würde, und zwar gegen Josh Barnett. Das ist sozusagen Bigfoot Silvers Wunschgegner für sein Comeback dann im Herbst nach der TRT-Sperre, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Ein weiterer Kämpfer will bald zurückkommen, aber da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig, denn es geht um Dominic Cruz. Der hat schon häufiger jetzt gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich zurück. Und diesmal sagt das auch, beziehungsweise sagt sein Trainer das. Mittlerweile spart er, Boxen, Wrestling, alles kein Problem, funktioniert alles ganz gut. Selbst Cardio ist soweit, ganz in Ordnung bei Dominic Cruz. Das Ziel ist jetzt, in 2 bis 4 Monaten wieder so weit zu sein, um einen Kampf bestreiten zu können. Man möchte sich natürlich Zeit lassen. Nach über 3 Jahren Verletzungspause oder fast 3 Jahren Verletzungspause ist es kein Wunder, dass man da ein bisschen vorsichtig ist mit Dominic Cruz. Und 2 bis 4 Monate, sagt sein Coach, dann ist er wieder so weit und wir sehen Dominic Cruz im Oktagon. Ich hoffe, dass es endlich wieder so weit ist. Dominic Cruz, großartiger Kämpfer, und ich finde es so schade, dass der im Endeffekt auf dem Höhepunkt seiner Karriere diese schwere Verletzung erleiden musste. Dann gibt's ja bei euch oder unter euch auch den ein oder anderen Autogrammjäger, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr ein Autogramm von Anthony Johnson haben möchtet, dann habe ich hier den ultimativen Tipp für euch. Anthony Johnson verschickt nämlich keine Autogramme einfach nur so, weil man nett fragt, sondern ihr müsst eine Gegenleistung erbringen. Und diese Gegenleistung ist gerade für uns Deutsche relativ leicht zu erbringen, denn die nennt sich Gummibärchen. Die sind relativ schwer zu bekommen in den USA. Und wenn sie zu bekommen sind, dann sind sie schweineteuer. Und deswegen wünscht sich Anthony Johnson von jedem, der ihn bittet, irgendwo zu unterschreiben, sei es auf einer Autogrammkarte oder was weiß ich, auf der rechten Titte, keine Ahnung, wo man sich überall Autogramme geben lässt. Von denen wünscht er sich als Gegenleistung eine Tüte Gummibärchen, aber hat auch gleich gesagt, keine zuckerfreien. Die sind nämlich scheiße. Also Anthony Johnson will, wenn dann, den real shit und nicht irgendein sugar-free, keine Ahnung, wie die dann gesüßt werden, Dreck. Also das nur mal so als Tipp, wenn ihr von Anthony Johnson ein Autogramm wollt. Dann hat sich Jermaine Durandamy verletzt. Die sollte eigentlich bei UFC 174 in Vancouver gegen Milas Dudiva antreten. Oder Dudiva, das ist diese Russin, auf die wir uns eigentlich schon ein bisschen gefreut haben. Die UFC sucht jetzt nach Ersatz für Dudiva oder Dudiva. Ich bin ja kein Russe, deswegen seht's mir nach, wenn ich den Namen ein bisschen falsch ausspreche. Aber schade für Jermaine Durandamy, dass sie sich relativ kurz vor ihrem Kampf verletzt hat. Dann hat die UFC auch noch bekannt gegeben, ja, oder ich fange anders an, es gab ja vor ein paar Monaten den Vorfall mit Will Shope, dass der ja eine Vergangenheit hatte, die ein bisschen unschön war. Er hat seine Frau vor einigen Jahren geschlagen und wurde dafür, glaube ich, aus dem Armeedienst sogar suspendiert und hat da der UFC aber davon nichts erzählt. Dann kam das raus, einen Tag bevor er gegen, wer ist der Idiot, Diego Brandão kämpfen sollte. Der Kampf wurde abgesagt und jetzt hat die UFC angekündigt, in Zukunft einen besseren Background-Check bei ihren Kämpfern zu machen. Also wenn die einen Vertrag dann abschließen mit der UFC, dann müssen sie zusätzlich nochmal so eine Unterlage ausfüllen, wo sie genaue Fragen zu ihrer unter Umständen möglichen kriminellen Vergangenheit beantworten müssen. So möchte die UFC solche Ereignisse in Zukunft verhindern. Zum Schluss noch die Fight-Announcements. So viele sind es nicht, aber sind ein paar wichtige. Also zum einen natürlich Jill Sonnen, der jetzt auf Vitor Belfort trifft. Da haben wir, denke ich, mal jetzt ausführlich drüber geredet. Dann wurde bekannt gegeben, dass UFC on Fox 12 endlich einen Main-Event hat. Das ist die Card am 26.07. in San Jose. Und es kommt zu einem großartigen Kampf, wenn ihr mich fragt. Matt Brown gegen Robbie Lawler. Dana White hat gesagt, dieser Kampf ist der Number One Contender Kampf für ein Match dann gegen Johnny Hendricks. Bedeutet natürlich auch, dass Rory McDonald gegen den guten Tyron Woodley, ja, nicht zur Disposition stehen, was den Nummer 1 Herausforderer angeht. Und wahrscheinlich sieht's dann so aus, dass der Sieger aus McDonald gegen Woodley auf den Sieger Lombard gegen Don Yoon Kim trifft. Also da hat sich die UFC relativ klar positioniert in Form von Dana White, der gesagt hat, nix, Matt Brown gegen Robbie Lawler, das ist der Number One Contender Kampf und der Sieger trifft auf Johnny Hendricks. Für die Fight Night in Dublin musste ein Kampf geändert werden, denn Ryan LaFleur hat sich leider verletzt, kann nicht gegen Gunnar Nelson antreten, aber Gunnar Nelson hat jetzt Zach Cummings als neuen Gegner bekommen. Ach, dieser Zach Cummings, der macht mich bald wahnsinnig bei den Fight Announcements. Der hat letzte Woche ja schon einmal den Gegner geändert, ist dann wieder zurückgeswitcht zu Kenny Robertson. Es ging da um die Fight Night 45 in Atlantic City am 16.07. Jetzt wurde er also wieder von dieser Card gestrichen. Kenny Robertson hat aktuell keinen Gegner für Atlantic City, aber Zach Cummings wird in Dublin am 19.07. auf Gunnar Nelson treffen. Alles ein bisschen verwirrend, aber es ist eher, ja, ich sag mal so, sind wahrscheinlich eher Prelim-Fights, deswegen jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man da nicht mehr so richtig mitkommen sollte. Aber prinzipiell könnt ihr euch merken, Gunnar Nelson, Zach Cummins in Dublin. Übrigens, auch in Dublin wird Norman Park auf Naoki Kotani treffen. Kotani war schon mal in der UFC, aber kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Norman Park, eigentlich immer jemand, der für interessante Kämpfe steht, von daher, da können wir uns drauf freuen. Und wir haben gerade schon von der Fight Night in Atlantic City gesprochen. Da wird Joe Proctor auf Justin Salas treffen. Das muss man an der Stelle auch noch verkünden. Und dann habe ich soweit alle News durchgebracht, die ich angesammelt habe in den letzten Tagen. Ich versuche morgen auch wieder eine News-Ausgabe zu machen. Dann natürlich auch mit Weigh-In-News, sage ich mal. Ich werde dann zum ersten Mal in der O2-World sein und mir das ganze Ding mal angucken. Und darüber werde ich dann auch berichten. Vielleicht kann ich dann auch, ich muss ja hier mit so mit ein bisschen die Stimme dimmen. Ja, es ist ja mitten in der Nacht, kann man fast schon sagen, 23.30 Uhr oder jetzt mittlerweile schon 23.38 Uhr. Da kann ich hier natürlich nicht so rumschreien, weil nebenan schlafen ja fast auch Leute. Könnte jedenfalls sein. Deswegen muss ich da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber ich denke mal, ihr habt trotzdem einen guten Abriss bekommen von dem, was so in den letzten Tagen los war. Und ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal Tschüss.